Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 772. Viel Kleines gibt ein Großes. Viele kleine Änderungen bei Google zeigen schon seit Wochen ein Bild, und auch diese Woche hat sich das wieder verstärkt, dass sehr viel momentan im Hintergrund bei Google passieren muss, offenbar. So gibt es einige Änderungen bei Apps, bei Diensten, und scheinbar ist momentan bei Google wirklich was am sich am Bewegen. Vorher war ja alles relativ über Jahre hinweg relativ beständig und ruhig. Also so eine Ansammlung von Änderungen, die gab's eigentlich schon lange nicht mehr. Das wundert mich zwar, aber naja, wir bleiben mal bei den einzelnen Sachen. Ja, und da ist es ja nicht nur von Google solche Änderungen, sondern es gibt momentan auch sehr viele andere Sachen, die sich ändern. Beispielsweise gibt es neue Smartphone-Labels für die Bewertung von Energieverbrauch und anderen Sachen. Ja, diese neuen Labels sollen demnächst auf die Verpackungen, ja, nicht wie manche Gerüchte sagen, auf den Handys, so ein Quatsch, ja, sondern auf die Verpackungen von den Handys aufgebracht werden. Und die sind für die europäischen Verbraucher so ein bisschen, naja, sagen wir mal, so sollen so ein Kompass sein für verschiedene Sachen. Beispielsweise ist auf diesen Dingern drauf natürlich der Energieverbrauch in der gewohnten Abstufung, also so wie es auf jeden Elektro-Großgeräte ist, Geräten sind jetzt mittlerweile, ne, diese von A bis G, diese Einordnung, wo liegt das Handy im Stromverbrauch beziehungsweise in der Effizienz. Ja. Dann sind aber auch Sachen da, wie zum Beispiel die Reparaturfähigkeit, die IP-Wertung, ja, und auch die Robustheit, was zum Beispiel Fallen betrifft. Ja. Sehr interessant. Und auch die Zyklusrate bei dem bei den Akkus, also das heißt, wie lange oder wie oft kann man den Akku aufladen. Ja. Sehr interessant also, was da auf diesem Label alles zu sehen ist, und ich denke, das ist eine ganz gute Geschichte, und es ist auch nicht so, dass das jetzt irgendwelche Auswirkungen auf die Geräte selbst hat, sondern nur, dass die Leute eben informiert sind. Ich habe auch hier wieder mal lustige Sachen gelesen. Naja, wer hebt das schon auf? Das wird dann vom Gerät abgemacht und weggeworfen, fertig. Ja, erstmal ist das schon mal gar nicht am Gerät, sondern an der Packung. Zweitens, ja, natürlich wirft man das weg. Das soll ja nur beim Kauf von einem Gerät einen vor Augen führen, ob man jetzt einen Stromfresser kauft, ja, oder in dem Fall bei Handys eben auch, ob das Ding eben ja überhaupt nicht stabil genug ist oder eben der Akku sich eben nicht oft genug aufladen lässt. Und so weiter und so weiter, und eben auch die Reparaturfähigkeit des Handys. Das sind ja Informationen, die man beim Kauf mit diesem Label sieht. Danach braucht man das Label natürlich nicht aufzuheben, weil dann hat man es ja eh gekauft. Ja, fertig. Vielleicht für die Akkuzyklen, wenn da nämlich diese Akkuzyklen nicht erreicht werden. Ja, ich weiß nicht, wo man sich da hinwenden kann, eventuell an den Hersteller, um das zu reklamieren. Aber ansonsten sind diese Aufkleber natürlich nur für die Information beim Kauf. Finde ich sehr, sehr schön. Ist überfällig, ehrlich gesagt. Und jeder kann ja selbst sich überlegen, was einem dann wichtiger ist. Das heißt also, wenn wir jetzt zum Beispiel sagt, der Stromverbrauch interessiert mich nicht, da braucht er danach nicht zu schauen. Ja? Ist ja kein Problem. Ja? Oder wer zum Beispiel sagt, ja, Handy-Reparatur ist auch vollkommen interessant, dann braucht man eben dieses Ding nicht zu bewerten. Aber zum Beispiel die Standby-Zeit ist auch angegeben, und das sind zum Beispiel schon etwas, was viele Leute dann vielleicht doch interessiert. Also das Label kommt, und ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Pokémon TCG Pocket bringt jetzt auch ein neues Booster Pack raus. Seit dem Start von Pokémon TCG Pocket ist ja das Ding wirklich in die Höhe geschossen, was die Nutzerzahlen betrifft. Unglaublich, was da geleistet wurde. Ehrlich gesagt, ich habe ja gleich gepostet auf Mastodon zum Beispiel, dass das Ding groß wird. Ja, da war es noch nicht auf dem Markt. Es war klar, das Ding wird was Großes werden. Und es ist was Großes geworden. Unglaublich. Dieses Sammelkarten-Game, dieses Virtuelle, ist wirklich der absolute Hammer geworden. Es ist eingeschlagen wie verrückt. Und jetzt ist das schon die dritte Erweiterung. Genau, ich glaube, das ist die dritte Booster-Pack-Erweiterung, die da kommt. Und das führt uns wieder zurück zu der Alola-Region, ja. Es ist nicht schlecht und ich bin schon gespannt drauf, was dort alles dann für Karten vorhanden sind. Ich hoffe ja, dass da auch eine Sammelkarte für Acerola drin ist. Das ist, bei uns hat der Char sich unsinnigerweise Lola genannt. Die Trainerin, beziehungsweise, nein, es ist keine Trainerin, ja, sondern das ist ein Mitglied der Top 4 von Professor Kukui unter anderem. Und sie hat aber eben als Haupt-Pokémon das Mimikma. Ja, und Mimikma ist auch etwas, was ich sehr interessant finde. Schönes Pokémon. Aber das wäre cool. Eine Karte für Acerola finde ich super cool. Muss sein. Ja. Nachdem ja auch die anderen Trainerinnen aus der und Trainer aus der aus den anderen Regionen der Booster Packs zu finden sind, dürfte das dann halt auch auf der Wunschliste ziemlich oben sein. Ja. Dass eine Pikala-Karte gibt, das halte ich für absolut ausgeschlossen. Das wäre aber das Geilste, was es überhaupt auf diesem Planeten gäbe, eine Pikala-Karte. Weil das wäre Pika-genial. Aber egal, auf jeden Fall ein neues Booster Pack für Pokémon TCG Pocket und ja, mal sehen. Wann es ankommt, noch ist es nicht da. Gestern war es noch nicht da. Mal sehen. Müsste bald eintreffen. Bin schon ganz Feuer und Flamme. Hab gleich schon wieder genug Sachen, damit ich gleich 10 Booster Packs auf einmal ziehen kann. Yay! Ja, Google. Um jetzt auf die erste Änderung bei Google Direct einzugehen. Die haben den Software-Support für die Nest-Thermostate jetzt eingestellt. Und zwar für die erste und zweite Generation. Das ist sehr, ja, was soll ich sagen, erstmal sehr ernüchternd. Es ist halt sehr, ja, kompliziert, was diese Smart Home Appliances betrifft. Denn Smart Home Appliances sind halt technische Produkte, die sind auch nicht unbedingt eben auf ewig ausgelegt. Auf der anderen Seite ist es eben ja etwas, wo man vom Gefühl her das eigentlich schon ewig nutzen möchte. Ja, also der Lichtschalter in der Wand, ja, ewig hält er natürlich nicht, aber der hält schon lange. Ja, wenn ich jetzt einen Smart Home Schalter nehme, der wird wahrscheinlich nicht so lange halten. Nicht, weil der technisch nicht funktioniert, sondern weil er dann einfach abgehängt wird. Und genau das hat jetzt Google mit diesen Thermostaten gemacht. Das heißt, die Smart-Anbindung, die wird eingestellt. Heißt aber nicht, dass das ganze Gerät jetzt nutzlos wird. Denn offline, also quasi ohne App-Anbindung, kann der Thermostat weiterhin genutzt werden. Das ist ja schon mal was. Nicht offline, aber eben ohne App geht es auch noch. Ja, okay, es ist nun mal so, das muss man sich klar machen. Der Preis ist natürlich auch heftig gewesen, als es erschienen ist, $160, bei uns sogar noch mehr. Und da ist natürlich das schon sehr, sehr ärgerlich. Wenn man jetzt aber bedenkt, wann ist der auf den Markt gekommen? 2014 sind die letzten Geräte auf den Markt gekommen, die das betrifft. Das heißt also über 10 Jahre. Und das ist für ein technisches Produkt eigentlich schon ganz okay. Natürlich ist das sehr unglücklich und jetzt fragen sich natürlich alle Leute, sollen wir uns überhaupt noch irgendein Smart Home Produkt von Google kaufen, wenn die das so einfach einstellen? Ja, das ist eben eine Sache, die kann man nie vorhersehen. Das kann bei jeder Firma passieren. Das kann auch in anderen Bereichen so sein. Aber ja, ärgerlich ist es dann eben doch. Jedenfalls ist es interessant, dass Google diese Unterstützung eingestellt hat. Und offenbar wird es da auch einen kleinen Umbruch geben in den Smart Home Appliances, was eben Google betrifft. Also ehrlich gesagt, ich wäre jetzt tatsächlich etwas vorsichtiger, weil ich denke, das wird nicht das letzte Produkt sein, das eingestellt wird. Ich glaube, ich denke mal, dass Google sich mittelfristig von diesen Smart Home Geräten zurückzieht und das anderen Firmen überlässt und selbst nur noch den Zugang dazu anbietet. Ja. Google hat da kein glückliches Händchen mit Hardware. Ja, der Smart Tag ist auch so eine Geschichte. Da gibt's allerdings keine Änderung offenbar bei Google. Ich habe ja letzte Woche schon mal berichtet über diesen Chipolo, der sowohl für iOS als auch für Android zu nutzen ist. Und ich habe gesagt, wer ein iOS-Gerät hat, lieber die iOS-Version nutzen und nicht die Google-Version. Beides zusammen simultan geht nicht. Also man muss sich entscheiden beim Einrichten, entweder iOS oder Android. Und wer die Möglichkeit hat, lieber iOS benutzen, weil Google eben sein Find My Device-Netzwerk einfach in den Sand gesetzt hat, durch das, dass sie eben bis zum heutigen Tag die Standardeinstellung auf nur in belebten Gebieten tracken, als Standardeinstellung gewählt haben. Das ist schlecht. Das ist übel. Das hat Apple besser gemacht. Jedes Apple Device ist von Anfang an auf dazu fähig, diese AirTags zu tracken, egal wo man sich aufhält. Und das ist eben etwas, was Google hier versäumt hat. Ja, man hätte einfach ein Opt-out machen können, aber stattdessen hat man sich entschieden, das nur in belebten Gebieten zu aktivieren, statt in also auch in ländlichen Gebieten zu aktivieren. Das heißt, sprich, wo viele Smartphones sind, dort funktioniert das Tracking. Wo wenig Smartphones sind, funktioniert das Tracking nicht. Damit ist das gesamte System eigentlich relativ unbrauchbar geworden. Und das war's dann eben. Sehr, sehr schade. Das sieht auch The Verge so und hat nämlich auch die Frage aufgeworfen, ist das Google Smart Tag Netzwerk überhaupt für irgendwas zu gebrauchen? Und leider hat sich Google, nachdem es schon von Anfang an klar war, dass das so nicht funktioniert, offenbar nicht dazu entschlossen, die Standardeinstellung auf, so wie Apple das macht, einzustellen auf, dass es immer diese Devices tracken kann. Und das Problem bleibt dann eben bestehen, das Netzwerk auf Google-Seite ist nutzlos. Außer man ist in einer Großstadt und das Gerät befindet sich ebenfalls in einer Großstadt und viele Leute haben ihr Handy, eben Android-Handy, angeschaltet. Und das ist eben oftmals schlecht. Ja, weil gerade dann, wenn es interessant wird, befindet man sich oft außerhalb der Umgebung. Also ja, wenn ihr irgendwo das Teil verliert auf der Straße oder irgendwas und ihr wolltet sehen, wo das lag, dann ist es eben mit dem Apple-Netzwerk sehr gut normalerweise zu finden, aber bei Android leider schlecht. Schlechte Entscheidung von Google und da auch keine Änderung, noch schlechter. Also, tja, sehr, sehr schade. Ein gutes System kaputt gemacht von Anfang an. Ich verstehe es manchmal nicht so. Ja, für die Leute, die gerne einen separaten Audio-Player haben, weil sie sagen, nein, mein Smartphone brauche ich für vernünftige Sachen, nicht für Musik zu hören, Akku und so weiter. Oder die Soundqualität ist mir zu schlecht. Nicht jeder will ja wegen der Soundqualität vielleicht ein Sony-Smartphone holen oder ähnliches. Der hat vielleicht immer noch das Verlangen, ein Standalone Musikplayer zu nutzen. Ja. Und da alles, was mit Musik und Android oder überhaupt mit modernen Smartphones zu tun hat, der kommt immer wieder auf einen Namen. FIO oder F-I-I-O. Ja. Und die haben jetzt auch wieder einen neuen High-Resolution-Audio-Player rausgebracht, der ziemlich glänzt mit seinen Daten und der halt auch einen Mehrwert bietet, was die Soundqualität beispielsweise betrifft. 4,7 Zoll Display ist vielleicht in dem Fall als Musikplayer auch ein Vorteil, denn damit ist das natürlich ein bisschen kompakter als jetzt ein großes Smartphone. Na, Nachteil ist, man muss eben noch ein Gerät mitschleppen, wenn man eh schon ein Smartphone dabei hat. Okay, aber eins ist über jeden Zweifel erhaben, die Audioqualität, die DACs bringen. Oft habe ich ja schon gesagt, die Soundqualität bei den Smartphones, die wird oft sehr begrenzt durch die DACs und diese Mehr von die Soundqualität ist über Klinkenstecker besser als über Bluetooth. Die trifft nur in den allerwenigsten Fällen zu, denn die Digital-Audio-Converter, die dann gebraucht werden, um eben analogen Sound an einen Kopfhörer zu liefern, ist geradezu katastrophal schlecht. Die meisten Handys benutzen einfach nur ganz billige Dinger, die da ist die Bluetooth-Verbindung mit einem ordentlichen Bluetooth-Kopfhörer, beispielsweise über LDAC oder aptX Lossless oder ähnliches, wesentlich besser als diese furchtbar billigen, schrottigen Digital Audio Converters. Nicht so in diesem Standalone-Player natürlich, ein Cirrus Logic CS43198 und zwar gleich zwei High-End-Teile von denen sind da verbaut. Und ein SGM8262 Amplifier, das hat schon audiophile Züge, muss man sagen. Ja. Sehr geringer Rausch, sehr geringes Rauschaufkommen. Der Player unterstützt bis zu 384 Kilohertz mit 32 Bit Auflösung. Boah. Und man kann es natürlich auch als USB-DAC benutzen. Ziemlich wahnsinnig eigentlich. Verbaut ist ein Snapdragon 680. Der ist dann natürlich vollkommen ausreichend, genauso wie die 3 GB RAM, die da eben verbaut sind, weil das Ding ist ja nur für Musikhören gedacht. Man kann zwar noch ein bisschen andere Sachen damit machen, aber es ist halt rein für Musik hören gedacht und deswegen ist es mehr als ausreichend. 32 GB interner Speicher hört sich jetzt extrem wenig an, aber das ist eigentlich kein großes Problem. Oder ist das ein Problem? Offenbar gibt es Probleme bei der Kommunikation mit verschiedenen Medien-Outlets. Denn die 32 GB, das habe ich tatsächlich gelesen, wenn ich jetzt hier auf die offizielle Seite gehe von FIO, steht dort ein anderer Wert, nämlich 52 GB frei, also 64 GB Speicher und 52 GB davon frei. Okay, aber vielleicht ist das Ganze doch uninteressant, denn es ist ein Micro-SD-Karten-Slot vorhanden, bis zu 2 Terabyte Karten kann man dort rein tun und deswegen sehe ich das eigentlich nicht als große Sache, denn im Gegensatz zu Smartphones, wo der interne Speicher ja das Wichtigste ist, ist hier das für die Musik und das ist ja hier der Großteil der Daten vollkommen uninteressant, im Gegenteil sogar, das hat noch etwa ein paar Vorteile, kann man die Musik nämlich viel komfortabler zum Beispiel am PC auf die SD-Karte schaufeln und dann eben dort nutzen. Wenn man denn überhaupt Sachen nutzen möchte, denn Online-Musik ist natürlich auch hier vorhanden, ganz klar. Das heißt, man kann auch hier entsprechende Sachen drauf machen. Dank Android 14 ist es eigentlich kein Problem. Nun denn, also man sieht's, aber wenn man als klassischen Musikplayer benutzen möchte und das ist dann halt mit Offline-Musik bespielen, denke ich, spielt das alles keine Rolle mehr. Und ich muss sagen, ich finde das sehr, sehr spannend. Was dort möglich ist an Soundqualität, das ist wirklich irre. Und auch als übrigens als Bluetooth-Verbindung ist auch hier alles an Protokollen vorhanden, was eben interessant ist. AAC, AptX, AptXHD, LDAC und LHDC. Und das ist, also gerade LDAC ist also wichtig. Das ist wirklich sehr, sehr gute Soundausgabe über Bluetooth. Und wer natürlich hier sagt, okay, 3,5 mm Klinkenstecker will ich schon nutzen, wenn ich schon diese genialen DACs drin habe, kein Problem. Übrigens hat das Teil neben einem 3,5 mm Klinkenstecker auch einen 4,4 mm Klinkenstecker mit Balanced Audio Support, um das zum Beispiel dann eben an Anlagen anzuschließen etc. mit einer unglaublich guten Soundqualität. Irre. Okay, jetzt genug von diesem M21 FIO Standalone Musikplayer und ich gehe mal zum nächsten Hammer. Und zwar Redmi Turbo 4 Pro. Da habe ich heute zwei Sachen. Also einmal gibt es eine Harry Potter Edition. Die ist jetzt für 599 im Verkauf. Kann man bei Gistop zum Beispiel bestellen. Offiziell, über anderen Kanälen habe ich das noch nicht gesehen, hier zu bestellen. Aber ansonsten entspricht ja dieses Harry Potter Gerät mit übrigens einem super schönen Design hinten auf der Rückseite und natürlich auch Theming im Gerät dem normalen Redmi Turbo 4 Pro. Und das Teil hat wirklich auch, also nicht das Harry Potter Ding, das ist ja die Sonderedition, klar, aber das normale Turbo 4 Pro hat richtig eingeschlagen in den Märkten. In einigen Märkten krempeln die sogar alles um, die Verkaufszahlen momentan. Das Smartphone-Markt wird im Moment richtig durcheinander gerüttelt. Bei uns kriegt man das vielleicht gar nicht so mit, aber auch bei uns dürfte das Gerät wohl bald sehr, sehr interessant sein. In China ist alles außer Rand und Band deswegen. Und ich habe ja schon gesagt, dass dieses Gerät sehr, sehr interessant wird. Und habe auch schon etliches an Vorschusslorbeeren rausgehauen, ja, damals. Und war klar, dass das Ding richtig bekannt wird. Aber dass das so einschlägt, dass ganze Märkte umgekrempelt werden, das ist wirklich auch für mich sehr überraschend gewesen. Also der Verkaufsrekord am ersten Tag, das war wirklich was Besonderes. Und das sucht seinesgleichen. Diese Verkaufszahlen waren nämlich größer als alle Smartphones, die 2025 gestartet sind. Alle, egal in welchem Preisbereich. Alles geschlagen. Wahnsinn. Das ist heftig. Und die Daten sind natürlich ausgezeichnet. Nur noch, um es noch mal ein bisschen darzulegen. Snapdragon 8S Gen 4, 6,83-Inch LTPS Flat Display, 3200 Nits Brightness, hat 5500 mAh Akku, 120 Watt Fast Charging, ein Thermal Management System, das eben auch verhindert, dass der Prozessor dauernd die Geschwindigkeit drosselt. Und natürlich dann die Preise, die traumhaft sind für diese für diese Werte. Und vielleicht ist das auch der Grund, ja, warum das Gerät so erfolgreich wird, weil man bekommt hier wirklich ein Gerät, das ansonsten eigentlich doppelt so viel kosten würde. Die größte Version mit 16 GB RAM und 1 TB interner Speicher kostet $499. Das kriegt ihr normalerweise kaum unter 1000 mit diesen restlichen technischen Daten. Von daher ist es vielleicht schon zu verstehen, warum das so beliebt wurde. Also, es ist noch da, dieses, ja, hier bringt gute Leistung zu einem faszinierenden Preis und das Ding wird gekauft werden, ganz einfach. Ist echt irre. Die Harry Potter Edition übrigens hat 16 GB LPDDR5X RAM und 512 GB UFS 4.0 Storage. Also auch hier wurde nicht gespart, irgendwie, dass es langsamer Speicher ist oder so, sondern es geht richtig gut rein. Und auch da ist natürlich hier dieses Liquid Cooling System, Liquid Cool 4.0 Cooling System, so nennt sich das, drin. Und auch die Kameras, 50 Megapixel Hauptkamera, 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und auch eine 20 Megapixel Selfie-Kamera ist hier mit verbaut. Ja, also sehr, sehr interessant. Übrigens auch interessant ist, dass die Harry Potter Edition hier mit 7550 mAh angegeben ist. Ja, und die Redmi 204 Version mit 5500 mAh. Das kann aber auch davon herrühren, dass eventuell hier tatsächlich für die internationalen Modelle kleinere Akkus verwendet werden. Ich weiß nicht genau, wo der Grund dafür liegt. Das ist nicht nur dem Turbo 4 jetzt passiert, sondern auch bei anderen Geräten, also das Poco F7 Global, ja, dort ist es ebenfalls so. Und dort ist auch ein kleinerer Akku verbaut worden. Ja. Ehrlich gesagt, viele fragen sich auch in den News-Redaktionen, warum wird das so gemacht? Ich kann mir nur eins vorstellen, man hat vielleicht die Vorstellung in China, dass man bei uns nur leichte und dünne Handys möchte. Vielleicht stimmt das auch sogar. In China hingegen ist es wichtiger, dass das Teil mehr Akkuleistung hat, dann darf das auch ruhig mal dicker und einige schwerer sein. Ja, vielleicht deswegen, aber genau weiß es niemand, warum das tatsächlich von den Firmen jetzt so gemacht wird. Also das Turbo 4 hat es jedenfalls in sich, Redmi Turbo 4, und ich muss schon sagen, nicht schlecht, nicht schlecht. Zum Glück brauche ich keins momentan. Ja, das Vivo X200 Ultra, das ist jetzt offiziell in China gestartet. Ja, wie soll ich sagen? Also das ist auch ein Gerät, wo man sagen muss, das ist ja eins von den besten momentan technisch gesehen. Ein Snapdragon 8 Elite Chipsatz und hat ein 6,78 Zoll AMOLED-Screen, 120 Hz Bildwiederholfrequenz, kommt mit Android 15, 50 Megapixel Hauptkamera, 50 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und eine 200 Megapixel 3,7-fach Periskop-Zoom-Linse. Also auch das ist nicht schlecht. Das Interessante daran ist, es gibt hierfür auch ein zusätzliches Accessoire, eine Linse, also ne, das ist eigentlich so eine Telefoto-Linse und zwar eine richtig große, ja, mit 2,35-fach Vergrößerung und Halterung, ja, beziehungsweise 2,35-fach Telefoto-Linse, so, und das gibt eine Vergrößerung von 8,7-fach optischem Zoom, ja, und das Teil ist also richtig groß. Es ist ein richtiges Zoom-Objektiv. Das wird dort dran gemacht, ja, dran geschraubt. Und dann kann das tatsächlich genutzt werden als Kamera. Es gibt hier noch so ein Kamera, Buckel, wie man das auch schon von den Xiaomi-Modellen, von den Top-Modellen kennt, ja, so als Erweiterungspack. Und dann ist es wie eine Kamera mit richtigem Zoom-Objektiv. Der richtige Wahnsinn. Also für die Fotobegeisterten ist das natürlich super. Ja, und die Preise starten bei $890, umgerechnet natürlich in von chinesischer Währung, also nicht ganz aussagekräftig, und gehen bis 1329 für das Topmodell inklusive dem Photographer Kit, ja, mit dieser Linse, diesen Griff, diesen Kameragriff fürs Handy, ein Strap, und es ist ein 1 Terabyte Modell, dass man auch genug Platz für Videos und Bilder hat. Ja, und der Haken daran ist, Vivo hat nochmals bestätigt, es gibt keine Pläne für ein Global Release. Das heißt, das Ding gibt's nur in China. Ein weiterer Punkt und ein weiterer Schlag in die Mägen von den westlichen Benutzern, die, so scheint es, immer mehr in die zweite Reihe gestellt werden. Aber wen wundert's? Ja, das hat sicherlich viele Gründe. Aber es tut richtig weh manchmal zu sehen, dass man bei uns gar nicht mehr die besten Smartphones kann man bei uns schon gar nicht mehr kaufen. Das ist zwar nichts Neues, das geht schon seit Jahren so, aber mittlerweile ist der Unterschied dann schon so riesengroß, dass es wirklich sehr bedenklich ist. Und das, sowas macht mich richtig traurig. Also offenbar muss man in Asien sein, um überhaupt noch am Technikpuls der Zeit zu sein. Wir bekommen die schon gar nicht mehr. Traurig. Ja, Google Fotos hat seine Google Fotos App jetzt etwas modifiziert. Ich habe das Update leider noch nicht bekommen. Wen wundert's denn? Ja, ich glaube, irgendjemand muss doch hier bei Google sitzen, der sagt, nee, also der Rio, der kriegt die Updates, der kriegt die neuen Funktionen zuletzt. Ja, also erst wenn alle anderen das haben, dann kriegt der das, weil der will die so schnell haben, dann geben wir dem erst recht das erst später. Ja. Irgendwie hat mich da jemand auf dem Kieker, glaube ich. Ne? Denn die Funktion wäre schon sehr interessant. Das ist nämlich eine Ultra-HDR-Funktion. Ich habe letzte Woche schon berichtet, jetzt wird es tatsächlich ausgeliefert, dieses Update. Und das ersetzt in diesem Menü für, also Adjust, ja, wo man bisher auch die normale HDR-Funktion gefunden hat. Das ersetzt diese HDR-Funktion, die heißt jetzt Ultra-HDR. Und die Ergebnisse sind einfach phänomenal gut. Und zusätzlich, wenn man das in Ultra HDR umwandelt, ja, dann wird auch die normale Version des Bildes in der Datei erhalten, so dass jemand, der kein Ultra HDR quasi angucken kann auf seinem Display, der kann dann die normale Version sehen, die eben auf allen Displays läuft. Also, gar nicht so übel. So soll das eigentlich sein. Und wer eben da in diesen Genuss kommt von Ultra HDR, der wird sich wundern, was aus diesen Bildern herauszuholen ist. Und ich muss da natürlich noch weitere Tests machen, inwiefern das dann hier auch für RAW-Fotos in der Umwandlung dann eventuell bessere Ergebnisse erzielt und so weiter und so weiter. Also erstmal gucken, aber dazu muss ich es erstmal haben. In der Version 7.24.0.7475390530, könnten die eigentlich mal eine andere Versionsnummer machen, das ist ja schon absurd übel. Dort ist jedenfalls Ultra HDR unter dem Adjust-Tab zu finden. Tja, Google, mach mal hin, ich will haben. Okay, Google hat Samsung richtig Kohle gezahlt, damit die Gemini von Werk aus installieren. Das werden so manche Wettbewerbsaufsichtsbehörden nicht so gerne hören. In den USA ist ja Google schon unter Beschuss, weil die einen Deal mit Apple gemacht haben, dass bei den iPhones und den iPads die Standardsuchmaschine Google ist. Da hat ja Google dafür viel, viel Geld bezahlt. Und das ist ja schon hier in der Untersuchung. Und jetzt zahlt Google heftige Summen an Samsung, um dasselbe mit Gemini zu machen. Auch das wird dann wohl irgendwann früher oder später vor Gericht landen. Ja. Und ja, ich bin gespannt, wie das sich entwickelt, aber ich meine, so erstmal von der Vermarktung her ist es ja ein guter Schachzug. Ne? Nur wie gesagt, es wird wohl nicht ganz so gerne gesehen. Ja? Warum, weiß ich auch nicht, weil eigentlich ist das ein normales Geschäftsgebaren, finde ich. Ja, wenn man andere Firmen überzeugen möchte, ne, dass man das Produkt nutzt, dann kann man das auch mit solchen Mitteln machen, also dass man dann eben dafür bezahlt. Und Samsung kann das Geld wahrscheinlich auch gut gebrauchen. Nicht schlecht. Aber von daher sollten alle zufrieden sein. Prinzipiell. Ne? Aber mal sehen. Die genaue Summe ist noch nicht rausgekommen, was jetzt bezahlt wurde, aber es soll sehr, sehr viel Geld sein. Enormes Sums of Money wird hier ich glaube Blomberg zitiert, und das ist schon was. Ja. Naja, mal gucken. Was haben wir noch? Nubia Red Magic 10R. Das kommt immerhin jetzt international. Das ist wenigstens mal etwas. Und ja, ihr braucht nicht gleich zurückzuschrecken, denn dieses Red Magic 10R hat schon zugesagt bekommen, dass mindestens 3 Jahre Updates für das Smartphone geben wird. Weil das war immer in der Vergangenheit ein Problem, dass diese Red Magic Geräte teilweise nur 1 Jahr oder sogar noch weniger Updates bekommen haben. Das hat die Firma jetzt zugesichert, also 3 Jahre Updates. Ja, das ist schon mal was. Ansonsten sind diese Red Magic Teile nämlich sehr gut. Und das Red Magic 10R, dreimal dürften raten, warum das R heißt. Ne? Ach ja, ist schon traurig manchmal. Aber egal, ich gehe da nicht weiter drauf ein. Gibt es in vernünftigen Farben: Twilight, Hailstorm und Flare. Und 2 Versionen gibt es: einmal mit 12 GB, 256 GB Storage und dann die 16 GB mit 512 GB Storage. Und dann gibt es noch eine Version mit 16 GB RAM und 512 GB Storage. Das hat allerdings ist allerdings speziell für eine Edition aus dieser Reihe. Ja, das noch unklar ist wohl. Ja, okay. Die gibt es dann nur in 16 GB, 512 GB Storage. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, Flare, diese Version Flare, die wird es wohl nur geben. Und diese Flare-Version, das ist auch genau die, wo mich am meisten interessiert. Die anderen hören sich doch Twilight und Hailstone. Also es ist schwarz und weiß. Ja, pff, so. Und Flare, das ist die, wo farbig ist, also wo oben quasi, also orange, aber ein Farbüberlauf, ja, also dunkelorange zu hellorange über das ganze Handy als Farbe. Und das gibt es eben nur mit 16 GB RAM, 512 GB Storage. So viel zu dem. Preise, ja, was soll ich sagen? Haltet euch fest. Die große Version kostet 649 Euro. Damit ist das Teil absolut top vom Preis. Aber warum ist es so billig? Das kann man daran sehen, was für ein Prozessor verbaut ist. Ein Snapdragon 8 Gen 3. Das heißt, da ist der Prozessor von letztem Jahr eigentlich drin. Ja. Also das ist für ein Red Magic Gerät, das ja eigentlich ein Top Gaming Phone sein soll, ein bisschen ungewöhnlich, aber ich muss sagen, der Snapdragon 8 Gen 3 ist immer noch gut für die meisten Games. Wichtig ist ja immer bei Games vor allem RAM und Speicher, und da ist eben reichlich vorhanden. Das heißt, hier wird keine Slowdowns erwartet, und die Kühlung bei diesen Geräten ist ja auch immer sehr gut. Hier mit diesem, bei diesem Red Magic Geräten. Von daher denke ich, das ist in Ordnung. 120 Hertz AMOLED Screen mit 6,8 Zoll Größe. Perfekt fürs Gaming. 6000 mAh Akku, 80 Watt Charging. Auch das ist, glaube ich, durchaus okay. Hauptkamera ist 50 Megapixel und 50 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und auf der anderen Seite auch noch ein 16 Megapixel Selfie-Kamera unter dem Display, also kein Loch im Screen oder sonst was. Das ist ja eigentlich auch okay. Es sind ja auch gleich wieder ein paar Falschinformationen drin, eben wegen diesem Update, aber die Firma hat offiziell bestätigt und das ist dann damit auch hoffentlich gegessen, ja, dass das Teil eben mit 3 Jahre Updates kommt und damit basta. So. Das ist immer diese Rumkrakelerei da, es wird immer schlimmer, ja. Jeder verbreitet da irgendwelche Falschinformationen, nur weil ihm das Smartphone nicht passt. Mensch, das ist ja ganz schlimm. Naja, okay, auf jeden Fall hier das Red Magic 10R 5G ist schon ziemlich cool. Wer denn ein Review durchlesen möchte, ja, kann das tun auf GSM Arena. Die haben jetzt aktuelles Nubia Red Magic 10R im Review drin und da könnt ihr alles darüber lesen und was die Meinung ist von diesen Testern. Ja, ich sag mal so, soll ich jetzt vorweggreifen? Sag mal so, ist es gut. Alles andere könnt ihr dann bei diesem Review lesen. Gut, nächstes Thema. Google I.O. 2025. Nächsten Monat ist es ja schon soweit. Ne? Ich hab gerade, als ich die Nachricht gesehen habe, ich sage, gut, bis zur Google I.O. ist ja noch lang hin, aber dann wurde mir bewusst, oh mein Gott, wir haben ja heute schon den 28. April. Wow. Mist, verdammt. Das heißt, nächsten Monat ist es schon soweit mit der Google I.O. Vielleicht kommen deswegen auch so viele kleine Neuerungen momentan nacheinander von Google, weil am 20. Mai dann eben auch Android 16 vorgestellt wird und andere Sachen. Unter anderem soll da tatsächlich ein neues New Material, also ein Material 3 Expressive Design gezeigt werden. Also ein neues Material Design. Ich glaube es erst, wenn es offiziell ist, denn wenn es nicht, sind vielleicht wieder nur ein paar kleine kosmetische Änderungen, ja, das Widget ist jetzt viereckig statt rund oder was weiß ich und das war's dann. Ich möchte mal wieder was Neues sehen, was richtig Neues, aber ich glaube, da wird ich nicht erhört werden. Aber mal sehen, ich bin trotzdem mal gespannt, was dann eben an Designänderungen dann letztendlich gibt. Ein großes Thema wird auf jeden Fall Android XR sein. Wie heißt es nochmal? Extended Reality oder sowas? Keine Ahnung. Vielleicht eher Experimental Reality. aber wir werden es das auch sehen. Das wird leider ein großes Thema sein. Leider deswegen, weil ich eben bisher noch nicht überzeugt bin, dass das irgendwas anders als eine Nische ist. Die einzige Hoffnung, die es ja gab, war Android Auto und bei der neuen Version sind anscheinend die Android XR Vorbereitungen scheinbar wieder rausgeflogen. Ich weiß nicht, ob da sich vielleicht jemand gesagt hat, nee, das machen wir lieber nicht, das ist uns zu heiß oder so. Das wäre die einzig vernünftige Anwendungsmöglichkeit für so eine AR-Brille wäre gewesen, das im Auto anzuziehen und dann ein Head-Up-Display quasi auf der Brille zu haben. Das wäre interessant gewesen, aber wie soll ich sagen, da muss man anscheinend schon in China sein, damit sowas passiert, aber irgendwie, ich bin schon am resignieren, wisst ihr? Naja, egal. Weiter geht's jedenfalls. Google I.O. 2025 wird auf jeden Fall interessant sein. Meine Erwartungen sind eben ein klein wenig gedrückt, weil es wird hauptsächlich eben AI sein, das XR-Kram. Da bleibt also nur noch Android 16. Und das war's dann eigentlich schon. Keine Ahnung. Mal sehen. Ich weiß es nicht. Also halb, die Hälfte von mir sagt, ja, super, ich bin aufgeregt. Und die andere Hälfte sagt, die Aufregung ist wahrscheinlich nicht gerechtfertigt. Gut, wir bleiben mal bei Sachen, die Spaß machen. Honor, Pet, GT und das Band 10. Auch das ist sehr interessant. Honor Pet GT, glaube ich, hatte ich schon mal kurz erwähnt. 11,5 Zoll Display, 144 Hertz Bildwiederholfrequenz, 500 Nits, IMAX Enhanced, gibt optional ein Magic Pen Stylus dazu. Das Tablet kommt mit einem Dimensity 8350 Chipsatz, ist damit also recht performant. Und in Versionen mit bis zu 12 GB RAM und 512 GB Storage. Ist auch gleich, so kommt es mir vor, von Honor als Gaming-Device mit positioniert worden. Denn dieses Keyboard- und Maus-Mapping, das damit kommt, wird gleich von Anfang an für 18 Gaming-Titles unterstützt. Ja, also das ist hier auch was, wobei ich immer noch nicht sehe, dass man eben mit einem 11, irgendwas Zoll Screen zumindest auf dem Screen spielen kann. Wenn man natürlich dann eben durch dieses Button Mapping hier Game Controller verwenden kann, dann ist das ja schon mal gut. Leistungsmäßig wird es sicherlich sehr interessant sein, weil auch hier dieser Honor Turbo X benutzt wird mit diesem Dimensity Prozessor und damit nochmal ein richtiger Leistungsschub für Spiele ermöglicht wird. 13 Megapixel Kamera hinten, 18 Megapixel Front-Facing Kamera, Akku ist 10.100 mAh, Android 15 wird drauf sein, 66 Watt Fast Charging und umgerechnete Preise aus chinesischer Währung, $382 ist natürlich vollkommen uninteressant, natürlich mal wieder, also ich schätze mal, 499 € kostet, dann ist es ein guter Preis, denke ich. Und das Honor Band 10 wurde auch vorgestellt. Das ist ein relativ einfaches Fitnessband mit 1,57 Zoll AMOLED-Screen. Sieht aber mehr wie eine Smartwatch aus als ein Fitnessband. Also so von der Form her könnte man es eher für eine Smartwatch halten. Kann ganz normale Herzfrequenz, Blut, Sauerstoffsättigung, hat 96 Sportmodis, aber was es eben wieder mal nicht hat, ist eben eine EKG-Funktion. Wundert mich aber auch nicht für den Preis her. Dort sind die umgerechneten Preise $37. Lasst es mal €59 sein. Und dann dürfte es klar sein, warum es auch keine EKG-Funktion hat. Es ist aber ein ganz einfaches Fitnessband, das aussieht wie eine Smartwatch. Okay. Gut, das Motorola Razr 60 Ultra ist ebenfalls bei GSM Arena im Review, das wollte ich nur mal erwähnt haben, für einen Preis von 1299 ist das zwar nicht gerade billig, aber dafür muss ich schon sagen, ist das ein richtig schönes Gerät, weil das auch so ein klappbares Handy, kein Folding Phone, ne, sondern das ist also, ja, ihr könnt es so vertikal klappen einmal. Und dann habt ihr außen aber schon mal, wenn es zusammengeklappt ist, ein 4 Zoll 1080p AMOLED-Screen, auf dem alles Mögliche gemacht werden kann. Das heißt, ihr habt viele Möglichkeiten, ohne das Handy überhaupt erstmal aufzuklappen, Always-on-Display und so weiter und so weiter. Also das finde ich mal richtig gut. Und wenn ihr es ausklappt, habt ihr einen satten 7 Zoll AMOLED-Screen. Wahnsinn. Natürlich ist bei dem auch wie bei allen anderen klappbaren Smartphones der Fingernageltest fatal für das Display. Tja, aber dennoch gehört das zu eins von den besten Klappphones, die es in der letzten Zeit gibt. Hat auch einen Snapdragon 8 Lite Prozessor drin, Elite Prozessor drin, 50 Megapixel Kameras hinten. Und zwar einmal eine Weitwinkelkamera und eine mit zweifach Lossless Zoom und eine 50 Megapixel Ultraweitwinkelkamera. Ja, für Panoramaaufnahmen und Makro-Shots, genau. Tja, die Selfie-Kamera ebenfalls 50 Megapixel. Wow, da kann man sich dann auch schön in Szene setzen. Und ein 4700 mAh Akku, glaube ich, geht für das Gerät auch in Ordnung. Also super toll. Wenn man also ich sag mal, für ein Club-Handy ist das vom Preis her noch okay. Es ist ein Motorola. Und wenn ihr genau einen Test sehen wollt mit Motorola Razr 60 Ultra, auch das gibt es eben bei GSM Arena. Jo, dann gucken wir mal auch übrigens die Motowatch ist ebenfalls vorgestellt worden, aber auch ganz einfach gehalten nur. Ja, 1,9 Zoll Screen sieht auch aus wie eine Apple Watch, nur halt ohne die ganzen Funktionen von der Apple Watch. Dafür aber 16 Tage mit einer Akkuladung, ohne erneut aufzuladen, das ist ja auch schon mal was. Ja, Google dreht weiter an oder speckt weiter ab, was die Assistant-Funktionen anbetreffen oder betrifft. Hier zum Beispiel wird das in Verbindung gebracht, weil ja Assistant ausläuft und Gemini übernimmt, wird hier das dem auch angekreidet, dem Gemini, dass der Driving Mode gekillt wird von Google bei Google Maps. Ja. Zuerst dachte ich ja, wie kann man dann nicht mehr den Assistant benutzen? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also den Assistant Driving Modus wird es nicht mehr geben, aber man kann auch weiterhin zum Beispiel Musik starten oder eben Fragen stellen oder sonstiges während der Fahrt, das geht. Aber der spezielle Assistant Driver Modus, der wird abgeschafft erstmal. Mal sehen, ob dann mit Gemini was anderes kommt. Für mich war das eigentlich, ist das relativ interessant, weil ich habe diesen Driving Modus nie eingeschaltet. Da braucht nämlich unten am Screen einen richtig großen Teil vom Screen und tut mir leid, den will ich haben für die Map und nicht für irgendwelche Buttons oder Einblendungen oder sonst irgendwas, ja. Deswegen war der Driving Modus bei mir immer deaktiviert. Aber wahrscheinlich haben es doch einige benutzt oder auch nicht, ich weiß nicht genau, was da los ist, aber Google nimmt ja momentan an allen Ecken und Enden eben Änderungen vor. Ich denke, das hat wirklich auch im Großen und Ganzen mit Gemini zu tun. Ich gehe mal davon aus, dass Google komplett umgebaut wird. Es wird alles Gemini werden. Ob das eine gute Idee ist, wird sich erst noch zeigen, denn immer wieder verschwinden auch bei Gemini Funktionen oder funktionieren einfach nicht mehr. Das ist mir jetzt auch aufgefallen. Es gab ja diesen Hype mit diesem Ghibli-Style. Und da konnte ich vor einem Monat oder so konnte ich noch so ein Foto machen. Also ne, Convert to Ghibli-Style. Und das habe ich jetzt probiert. Es geht nicht mehr. Schade, wirklich schade. Aber ja, tja, da war ich zu langsam. Ich wollte eigentlich hier, ich wollte so ein Pikachu-Landschaft machen im Ghibli-Style. Aber ja, ist schade, ne? Naja, egal. So, IQ Neo 10 Pro Plus, heute haben wir wieder mehr Hardware, sorry, es gab so wenig Software wieder, ne? Wird im November in China auf den Markt kommen, jetzt ein paar Specs schon mal durchgesickert und das wird ein, also dieses Neo 10 Pro, das kommt mit Dimensity 9400 Chipsatz, ja. Und das Pro Plus, das kommt mit dem Snapdragon 8 Lite Chipsatz an 6,82 Zoll Screen. Auch hier die Kameras, naja, so das typische irgendwie, ne, 50 Megapixel Hauptkamera, 8 Megapixel zweite Kamera, ne, und dann Selfie-Kamera mit 16 Megapixel, okay. Ich bin gespannt auf die wirklich weiteren Daten, die da noch kommen. Natürlich auch die RAM-Ausstattung, da ist noch nichts gesagt worden. Aber das IQ Neo 10 Pro und 10 Pro Plus werden bestimmt sehr, sehr interessante Smartphones werden, sofern sie nach Europa kommen oder überhaupt global irgendwie erhältlich sind. Yahoo möchte wohl Chrome kaufen. Ihr wisst ja, es wird immer wahrscheinlich, dass Google zerschlagen wird. Unter anderem soll Chrome verkauft werden. Die Anweisung könnte schon bald kommen vom Department of Justice in den USA. Und dann muss Google einen Käufer finden. Und offenbar hat sich jetzt Yahoo mit einigen anderen Firmen zusammen bereit erklärt, also als Konkurrent, ja, die wollen also tatsächlich Chrome haben. Ich glaube, OpenAI hat sich auch noch angeboten. Also die wollen auch Chrome haben. Von daher mal gucken, was dabei rauskommt. Interessant ist auch, dass die Preise, 30 Milliarden Dollar soll Chrome wert sein. Ja, das ist schon eine ziemliche Hausnummer. 30 Milliarden US-Dollar, das ist wirklich wow. Keine Ahnung, was die da geraucht haben. Entschuldigung. Nee, ist ja schon ein, ist ja der meistgenutzte Browser, also ich weiß nicht. Trotzdem, die Werte, muss ich sagen, sind schon manchmal absurd. Kommt euch das auch so vor? Es werden mittlerweile so Milliardenbeträge rumgehauen, wie Papiergeld, wie Spielgeld. Ich weiß ja nicht genau, was davon als realer Wert überhaupt da ist. Ja, also, naja. Aber wie auch immer, so wird es wohl eingeschätzt, und Yahoo scheint sich bereit zu erklären und Yahoo kann das wohl auch. Für mich ist noch nicht ganz klar, welches Yahoo denn das kaufen möchte. Es wird hier gesprochen von Apollo Global Management. Da wurde wohl wieder ein bisschen Ignoranz an den Tag gelegt, denn es gibt zwei Yahoo. Einmal das Yahoo, das kaum noch genutzt wird, ja, und dann hat sich noch was anderes, sie auch das gleiche Logo übrigens nehmen, ja, wie das alte Yahoo, das Yahoo, das von uns erreichbar ist, hat ja ein anderes Logo. Das Yahoo, das in Japan erreichbar ist, hat aber das alte Logo. Und die haben sich vollkommen abgetrennt von der alten Gesellschaft und ist auch von Deutschland aus oder von Europa aus nicht zu erreichen. Ist aber riesig groß und das hat einen riesen Footprint in Japan. Ja. Umsatz sind 4 Milliarden Euro im Jahr. Also Yahoo Japan. Ja. Für Yahoo USA habe ich keinerlei Daten. Allerdings ist das eben nur noch ein Schatten seiner selbst von früher. Während eben in Japan Yahoo richtig durch die Decke gegangen ist und fast 10.000 Mitarbeiter hat. Das ist absoluter Wahnsinn, ja. Also das gehört in Japan als Informationsportal ganz normal dazu, wie bei uns, was weiß ich, ja, gibt es eigentlich gar nichts bei uns Vergleichbares. Also das ist die Nachrichtenquelle für Japan, ne, im Internet. Nicht schlecht, muss man sagen. Aber es ist hier unklar, welches Yahoo jetzt gemeint ist. Ich gehe einfach mal davon aus, weil die Ignoranz der westlichen Medien hinsichtlich dem Denken über den Tellerrand hinaus ist ja unendlich groß, die Ignoranz. Also von daher denke ich mal, dass das wohl eher gedacht ist für Yahoo USA, wenn ich das so sagen möchte. Also Apollo Global Management hat jedenfalls, was hier genannt wird, jedenfalls nichts zu tun mit dem Yahoo Japan. Von daher, okay, je nachdem, welches Yahoo jetzt gemeint ist, können da natürlich die Sachen schon, also diese Summen schon gedeckt werden. Ne? Ob das Yahoo USA kann, weiß ich nicht. Wie gesagt, da habe ich keine Zahlen vorliegen. Jedenfalls ist zählt ja Yahoo als totes Pferd, aber eben in Japan nicht. Wie gesagt, ich weiß leider nicht genau. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, aber Chrome, wenn die nicht an Yahoo verkauft werden, dann sicherlich an OpenAI. Das wird noch eine Biederschlacht geben, denke ich. So, und Google beerdigt auch den Plan für die Privacy Sandbox, ja, nachdem sich ja viele Werbetreibende und Webseiten beschwert haben, dass sie selbst dann nicht mehr tracken können und nur noch Google die Kohle einstreicht, also nur noch Google tracken kann. Ja, frage ich mich natürlich, was ist besser für den Endverbraucher, wenn ein Unternehmen das Tracking übernimmt oder wenn Hinz und Kunz einen tracken darf. Ja, darf man sich dann auch nochmal fragen. Jedenfalls diese Pläne von dieser Cookie-Sandbox, die sind jetzt offenbar ad acta gelegt. Google gibt auf, wegen dem großen Protest von den Firmen, von den Werbebetreibenden. Und das sollte einem zu denken geben. Also ich würde mal sagen, für den Datenschutz der einzelnen Menschen, der einzelnen Nutzer, ist das ein schlechtes Zeichen, wenn sich die Werbefirmen und die Werbetreibenden jetzt hier freuen dafür, darüber und sich durchgesetzt haben, dann ist das meiner Meinung nach eher schlecht als recht. Tja, damit ist das Projekt gescheitert und es bleibt ein Wunschdenken von Google. Ja, was war eigentlich der große Unterschied? Ja, es war eigentlich so, Google hätte quasi dann in einer Sandbox diese Tracking-Cookies verwaltet sozusagen, ja, und die gingen dann, die wären auch nicht mehr rausgegangen aus dieser Sandbox, wie es eben so üblich ist. Das heißt, nicht jeder hätte das nachvollziehen können, aber Google hätte es nachvollziehen können. Natürlich, klar, dann vermutlich gegen Bezahlung von anderen Firmen diese anonym weitergereicht. Ja, so wie sie das ja auch bei vielen Sachen machen. Die machen das dann anonym, tun sie das weiterreichen. Klar, Google hätte dann natürlich Geld verdient damit. Gehe ich mal stark davon aus. Aber die anderen hätten nicht mehr tracken können. Jetzt, tja, wird man getrackt oder man installiert sich halt so Sachen wie uBlock Origin oder Privacy Badger und verhindert dann, dass überhaupt einem irgendjemand tracken kann. Und ja, dann kann man allen den Stinkefinger zeigen. So mache ich's. Gut, dann noch ganz kurz zum Schluss. Das Ulefone Armor 28 Pro, jetzt sagt ihr, Moment mal, das hatte er doch schon mal mindestens einmal, vielleicht sogar zweimal. Ja, das kommt daher, weil es drei Versionen gibt von dem Gerät. Einmal die Einsteigerversion mit Armor 28 Pro. Das Teil hat nur den Dimensity 7300er Prozessor mit 16 GB RAM und 512 GB Storage. Dann das Armor 28 Ultra mit einem Dimensity 9300 Plus Chipsatz, Leute. Der absolute Wahnsinn. Mit 16 GB RAM und 1 TB Speicher. Und dann nochmal die Armor 28 Ultra Thermal Version mit einer richtigen Infrarot Thermalkamera. Ja, das ist der Unterschied zwischen den drei Modellen. Die beide mit 9300 Plus Prozessoren, die haben alle ein Dual AMOLED Screen, Sony 1-Inch IMX 989 Kamera, 64 Megapixel Ultra Night Vision Kamera, 10.600 mAh Akku, das heißt, das Ding ist schwer und dick, ja, aber dafür könnt ihr auch mal 2-3 Tage ohne Laden rumlaufen, ja, oder einen kompletten Tag, 24 Stunden mit eingeschaltetem GPS in Echtzeit Track Recording, ja, mit dem Geocaching rumlaufen, kein Problem, ja. Und das Ganze soll eben auch ziemlich günstig sein. Und das ist es auch für diese Ausstattung. Ihr müsst bedenken, das Dimensity 9300 Plus Prozessor ist der absolute Hammer. Und von daher ist das Preis-Leistungs-Verhältnis dann entsprechend gut. Aktuelle Preise findet ihr dann natürlich bei Ulefone auf der Webseite. Das ist immer ganz, ganz schwierig hier zu sagen. Gut, dann sind wir eigentlich mit den Themen durch. Deswegen kommen wir zur App der Woche. Und einige werden sich jetzt freuen. Kein Spiel. Ja, ausnahmsweise kein Spiel. Spiel der Retter war mal wieder F-Droid. Aber diese App gibt's auch im Play Store. F-Droid hat mich nur dazu geführt, sozusagen, ja, denn Play Store kann ich überhaupt nichts mehr Neues entdecken, furchtbar. Bei F-Droid ist es ein bisschen besser. Track and Craft, so heißt das Teil, und es ist einfach nur ein Tracker, den ihr einrichten könnt, recht manuell eigentlich, aber extrem nützlich. Zum Beispiel könnt ihr dann von mir aus sagen, okay, ihr tragt eure Arbeitszeit ein, von mir aus, damit ihr eine Übersicht habt, wann ihr wie viel gearbeitet habt. Ne? Da tragt eure Stundenzahl ein, ja, und jeden Tag, zack, und dann kriegt ihr eine schöne Übersicht, grafisch, ja, in Diagrammen, in verschiedenen Diagrammen, als Übersicht quasi, wie ihr eben die Zeit aufteilt. Und das muss aber nicht die Arbeitszeit sein, das kann zum Beispiel Gewicht sein, also wenn ihr abnehmen wollt, ein Überblick über die Gewichtsab- und Zunahme, ja, oder Studienfortschritte, ja, Fitnesstraining, Meditation, Alkoholkonsum, ja, oder Schlaftracking. Um das nochmal schöner zu sehen, könnt ihr das dann eintragen quasi und das dann machen. Ihr könnt auch ganz verrückte Sachen machen, ja, weil ihr könnt alles tracken, was ihr wollt. Ihr könnt für alles einen Tracker einrichten. Keine Ahnung, wie viele Anime-Folgen ihr geguckt habt, ja. Trackt einfach immer wenn ihr eine Anime-Folge guckt, ja, einfach hier einen Klick dazu machen, zack, und dann habt ihr am Monatsende, könnt ihr genau sehen, an welchen Tagen ihr wie viele Animes geguckt habt, wie viele Anime-Folgen ihr geguckt habt oder ähnliches, ja. Ganz verrückte Sachen. Übrigens, was vielleicht ganz interessant ist, der BUND macht immer wieder Vogelzählungen. Auch für sowas ist das absolut cool geeignet, um eben zum Beispiel die Zichtung von Vögeln zu tracken, ja, und das über einen Zeitraum, den ihr selbst bestimmen könnt, ja, ein Tag, 10 Tage, 100 Tage, also das ganze Jahr vielleicht, ja, oder was auch immer, ne, ihr seid vollkommen frei. Deswegen ist Track and Craft bei mir gleich App der Woche geworden. Als ich das gesehen habe, war klar, das muss sein, weil das ist simpel, ist Open Source, ohne Werbung, man muss sich nirgendwo registrieren, keine In-App-Käufe und absolut kostenlos, habe ich schon gesagt, ja. Und ihr könnt alles tracken, was ihr wollt und bekommt dann eben auch eine schöne grafische Übersicht von allem, was ihr trackt. Wird ausgewertet auf eurem Smartphone und ich muss sagen, das ist einfach richtig gut. Und ihr könnt es richtig frei einstellen, ihr könnt Labels quasi erstellen, um dann eben hier das Ganze aufzuzeichnen, egal was es ist. Ja. Irre. Ich muss sagen, das ist, obwohl es manuell ist, ja, und man oftmals schon solche Übersichten hat, zum Beispiel die Fitnessübersichten, ja, sind ja meistens schon in der Fitness-App gespeichert. Klar, da braucht man das vielleicht nicht unbedingt, ja. Aber trotzdem, dass diese Sachen manuell sind, ist das manchmal sogar genau der Vorteil, ja, weil ihr selbst bestimmen könnt und selbst eintragen könnt, ohne dass jetzt irgendwie eine andere, eine andere Variable damit reinspielt. Ein Beispiel ist das Sleep Tracking. Ich weiß, wann ich mich hinlege, ja, zumindest mal, und ich weiß, wann ich aufstehe. Ja. Das ist also die Zeit, die ich im Bett gelegen habe. Ja. Aber bei Schlaftrackern funktioniert es eben leider nicht ganz so einfach. So ein Tracker muss erstmal erkennen, dass man schläft und erkennen, wenn man aufwacht. So, und oftmals ist es so, dass die Zeiten nicht mit der Realität übereinstimmen, weil ja am Anfang, ne, wenn man anfängt aufzuwachen, tut man sich erstmal ein bisschen mehr bewegen im Bett, ne, und schon ja, ist man scheinbar wach. Dabei ist es so nicht richtig. Ja. Und ja, mit dem Einschlafen, klar, das kann natürlich ein bisschen dauern. Aber auch hier ist es so, wenn man zum Beispiel jetzt die Bettzeiten nur wissen will, dann kann man das manuell eintragen, ohne dass man da rumkämpfen muss mit ständigen Korrekturen, was eben dann so nicht stimmt. Lauter solche Sachen, also ich finde es richtig spannend und alles, was man eben verwalten muss oder tracken möchte, kann man hiermit super gut machen, in einer schönen Übersicht und mit, wie gesagt, der grafischen Darstellung. Wahnsinn. Track and Craft im Play Store oder bei f-troid.org. Damit sind wir auch am Ende für diese Woche von Antcast. Wie immer Hoffe ich, ihr hattet Spaß dabei und es waren ein paar interessante Themen dabei. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcast, #thenetcast bitte nicht vergessen, oder in der YouTube-Community Kommentare hinterlassen. Das ist immer gut. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!